Paragraf 49, Übung 1. Üben Sie das Gerundivum wie in folgendem Beispiel. Ein Fehler in der Planung, den man nicht wieder gut machen kann, ist ein nicht wieder gut zu machender Fehler in der Planung. Und nun Sie. Ein Gerät, das man nicht mehr reparieren kann, ist ein nicht mehr zu reparierendes Gerät. Eine Krankheit, die man nicht heilen kann, ist eine nicht zu heilende Krankheit. Ein Auftrag, der sofort erledigt werden muss, ist ein sofort zu erledigender Auftrag. Seine Bemühungen, die man anerkennen muss, sind anzuerkennende Bemühungen. Die negative Entwicklung, die man befürchten muss, ist eine zu befürchtende negative Entwicklung. Die Besserung der wirtschaftlichen Lage, die man erwarten kann, ist eine zu erwartende Besserung der wirtschaftlichen Lage. Die Invasion von Insekten, die man nicht aufhalten kann, ist eine nicht aufzuhaltende Invasion von Insekten. Der Schaden, den man nicht beseitigen kann, ist ein nicht zu beseitigender Schaden. Eine Entscheidung, die nicht verantwortet werden kann, ist eine nicht zu verantwortende Entscheidung. Das Komitee, das sofort gebildet werden muss, ist ein sofort zu bildendes Komitee.